Herzlich willkommen am dritten Tag der Motorola Mix Mission und einen schönen guten Morgen an alle Spätaufsteher. Ihr bekommt jetzt richtig guten Trends zum Frühstück und zwar von Andy von Boy Records, ebenfalls aus Frankfurt. Und ich bin Nani, servus und hallöchen. Motorola Mix Mission. Sunshine Live Motorola Mix Mission. Outside, people. Mission. Fat sense.